Ja, herzlich willkommen zu Alpha Centauri. Es gibt Dinge, die gibt es überhaupt nicht. Also ich zum Beispiel gehe jetzt mal hier durch die Wand. Ja, ist das möglich? Kann man durch die Wand gehen? Man kann. Natürlich nicht in der normalen Welt, also in der Welt, in der wir uns normalerweise so befinden, sondern in einer Welt, die ist, wie soll ich es sagen, die ist außerordentlich merkwürdig, um nicht zu sagen, mystisch schon fast. Es geht um einen Effekt, den wir normalerweise nicht kennen und der trotzdem für uns von fundamentaler Wichtigkeit ist. Der garantiert nämlich unsere Existenz, unser Denken, unser Sein. Es geht um den Tunneleffekt. Was ist der Tunneleffekt? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Und so viel kann ich Ihnen schon mal verraten. Es ist eigentlich ein Effekt, den man nicht erklären kann. Ich werde es versuchen, aber ich warne Sie schon mal. Vorsicht! Alles, was Sie von mir hören, an Bildern dazu, ist mit absoluter Vorsicht zu genießen. Das ist nämlich nicht erlaubt in der Quantenmechanik. Aber dort werden wir noch sehen. Was ist der Tunneleffekt? Machen wir folgendes Experiment, Gedankenexperiment. Wir haben einen Hügel, stehen vor dem Hügel und sollen eine Kugel den Hügel hochrollen. Was passiert? Können Sie sich schon gedanklich vorstellen. Die Kugel rollt den Hügel hoch, wird dabei immer langsamer und wenn sie nicht genügend Energie hat, dann rollt sie den Hügel eben wieder runter. Was da passiert? Die Kugel hat eine gewisse Bewegungsenergie. Physiker sprechen von kinetischer Energie. Diese kinetische Energie wird offenbar immer weniger, weil die Geschwindigkeit, die kinetische Energie hängt natürlich von der Geschwindigkeit ab, die wird immer weniger, V geht gegen Null und dann rollt die Kugel wieder runter. Was ist passiert? Nochmal, kinetische Energie ist in Energie der Lage verwandelt worden, sogenannte potenzielle Energie. Und dann, wenn sie maximale potenzielle Energie hat, rollt die Kugel wieder runter. So könnten wir das jetzt eine Weile lang machen. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja über den Hügel drüber kommen. Was ist Voraussetzung dafür, dass diese Kugel über den Hügel drüber kommt? Na, sie muss genügend Energie haben. Ist doch logisch. Ja? Also, wir reden hier von einem Hügel im übertragenen Sinne von einem sogenannten Potentialwall. Also die Kugel, die diesen Hügel da hochläuft und wieder runterkommt, die wird von einem Potentialwall reflektiert, sagen wir in der Physik. Also dieser Hügel, den kann man sich also so vorstellen wie ein Energiewall. Also Energie, die man braucht, um drüber zu kommen, die ist definiert durch die Höhe des Hügels. Ist doch klar. Ne? Also diese Kugel, nehmen Sie es ernst, das ist nämlich nicht einfach. Ne? Diese Kugel rollt da hoch und sie wird auf der anderen Seite genau dann wieder runterrollen, wenn sie genügend Energie gehabt hat. Dann und nur dann. Ist das klar? Ja, nochmal. Sie rollt den Hügel hoch. Wenn sie zu wenig Energie hat, rollt sie wieder runter. Wenn sie aber genügend hat, dann kann sie auf der anderen Seite ankommen. Und das kann man übertragen. Ja? Gucken wir mal folgenden Fall an. Das ist alles möglich, was ich Ihnen gesagt habe, diese rollende Kugel in der sogenannten klassischen Physik. Klassische Physik heißt nicht nur, dass sie klasse ist, sondern dass sie eben auch auf sämtliche Phänomene, die mit der Quantenmechanik zusammenhängen, verzichten. Und das wird sich jetzt gleich beweisen. In der Quantenmechanik wäre nämlich Folgendes möglich. Also, wir sind in der Quantenwelt, also alles ganz klein, aber wir haben so einen kleinen, also muss kein kleiner, aber wir haben einen Potentialwall. Irgendwie kommt er zustande. Wie kommt er zustande? Zum Beispiel dadurch, dass zwei Ladungen sich eigentlich abstoßen, weil sie die gleichen Ladungsvorzeichen haben. Nehmen wir ein Proton und noch ein Proton. Wenn ich die zusammendrücke in der Quantenmechanik, ja, was passiert denn da jetzt? Also die stoßen sich ja ab, gleichnamige Ladungen stoßen sich ja ab. Das heißt, die Energie zwischen den beiden, die potenzielle Energie, die ist eigentlich hoch, ja. Können die trotzdem miteinander fusionieren? Merken Sie schon, wo ich hin will. Ich will eigentlich auf etwas hin, was wir gerade zerdenken und so weiter, wie Sie ja wissen. Wir zerdenken und veressen ja immer Sternenenergie. Nicht? Und die muss ja irgendwie zustande kommen und da werden wir gleich dazu kommen. Also, in der Quantenmechanik, wir sind in der Welt der kleinen Teilchen. Ich warne Sie nochmal. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist ein Bild. Wenn man das richtig machen will, muss man die quantenmechanischen Gleichungen hinschreiben. Wir suchen es doch. Also, ne? Okay. Also. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Hier sind auch schon wieder lauter ungläubige Gesichter im Studio. Es ist immer dasselbe. Immer wenn Quantenmechanik drankommt, dann werden die Leute unruhig. Ich auch. Also, wir versuchen jetzt diese eine Ladung über diesen Potentialwall drüber zu bringen. Mechanisch wäre das nur dann möglich, wenn dieses Teilchen genügend kinetische Energie hat. Also, wenn es zum Beispiel heiß genug wäre. Das wird nachher noch eine Rolle spielen, wenn es genügend Bewegungsenergie hat. Okay, quantenmechanisch kann aber Folgendes passieren. Das Teilchen geht einfach durch. So wie ich vorhin durch die Tafel marschiert bin. In der Quantenmechanik ist liberaler als die klassische Mechanik. In der Quantenmechanik ist es möglich, dass ein Teilchen auch praktisch, ja wie, durchtunnelt? Also durch diesen Potenzialwald durchtunnelt oder was? So ist es nicht ganz. Der Tunneleffekt heißt Tunneleffekt, weil es so aussieht, als ob das Teilchen von der einen Seite des Potenzialwalds durch den Potenzialwald durchgeht und auf der anderen Seite dann landet. Das ist nicht ganz richtig. Was ist denn nun richtig? Richtig wäre eigentlich, es springt drüber. Das ist nämlich ein Bocksprung. Das Teilchen ist auf der einen Seite des Potenzialwalds und dann macht zuck und das ist auf der anderen Seite. Und dieses zuck auf die andere Seite, das ist der tatsächliche Tunneleffekt. Woher, wie kommt er zustande? Der kommt dadurch zustande, dass in der Quantenmechanik nichts, aber auch wirklich gar nichts wirklich hundertprozentig bestimmt ist. Der kommt dadurch zustande, dass es eine Unschärfe gibt. Und zwar auch eine Unschärfe in der Energie. Deswegen weiß man in der Quantenmechanik nie so genau wie in der klassischen Mechanik. In der klassischen Mechanik hat man die Kugel und wenn ich die Kugel losrolle, kann ich ja die Geschwindigkeit dieser Kugel immer messen. In der Quantenmechanik kann ich das nicht. Ich weiß nie genau, wie viel Energie das Teilchen vor dem Potenzialwall wirklich hat. Es gibt immer eine Unschärfe. Und diese Unschärfe, die führt dazu, dass es immer eine winzige, aber endliche Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Teilchen eben genügend Energie hat, um über den Potenzialwall zu kommen. Das ist ein wahnsinnig winziger Effekt. Der ist wirklich irre klein, aber er ist da. Also am Anfang hatte man das ja nur theoretisch ausgerechnet, dass das so sein müsste. Stichwort hier für die Experten, Wellenfunktionen. Wenn Wellenfunktionen interferieren, dann müsste eigentlich immer irgendwas übrig bleiben. Auf der anderen Seite kommt also so eine Welle an, trifft auf so einen Potenzialwall und dann gibt es eine endliche Wahrscheinlichkeit, dass die auf der anderen Seite tatsächlich durchgekommen ist. Sowas gibt es alles. Jetzt hat man sogar gemerkt, dass man das messen kann, im Experiment, und zwar irre genau. Da hängt natürlich die Wahrscheinlichkeit, ob man da durch diesen Potenzialwall durchtunnelt, hängt davon ab, wie hoch der Potenzialwall ist, wie breit er ist, ist ja klar. Ne? Aber es ist kein Durchtunneln, sondern es ist einfach immer ein... Ja, das Teilchen ist eben noch hier, im nächsten Moment ist es da. Machen wir demnächst mal eine Sendung über Überlichtgeschwindigkeit. Übrigens, da wird das eine wichtige Rolle spielen, dieser Tunneleffekt. Aber jetzt erstmal zu dem Tunneleffekt an und für sich. Ja, man hat es also im Experiment genau gemessen. Und was ist das Wichtige nun an diesem Tunneleffekt? Und ich sage hier kein Wort umsonst. Ja. Diese zwei Protonen von vorhin, ja, da stand ich noch da. Ja. Die zwei Protonen, die spielen natürlich die entscheidende Rolle in unserer Sonne. In unserer Sonne kennt man die Temperatur und zwar weiß man, ja, woher kennt man die Temperatur? Man kennt die Temperatur der Oberfläche, 6000 Grad, knapp 6000, 5500, 6000 Grad. Und dann kann man runterrechnen, wie hoch ist die Temperatur im Kern der Sonne, da wo sich die Fusionsreaktionen abspielen. Stellt man fest, 15 Millionen Grad. Da sagt der Kernphysiker, das kann überhaupt nicht sein. Ja? Bei 15 Millionen Grad fusioniert ja kein Kern, würde der klassische Kernphysiker sagen. Für den es natürlich nicht geben kann, denn Kernphysik ist Quantenmechanik. Was spielt sich also im Stern ab? Offenbar reichen doch die kinetischen Energien der Teilchen im Inneren überhaupt nicht aus, um Kerne miteinander verschmelzen zu lassen. In dem Fall zwei Protonen miteinander verschmelzen zu lassen. Dabei wird Energie frei und das ist ja die Energiequelle für den ganzen Stern. Mein lieber Freund und Kupferstecher. Also was sich da in der Sonne abspielt, das ist schon einigermaßen irre. Also, wie soll ich das jetzt sagen? In der Sonne gibt es ja wahnsinnig viele Teilchen innen drin. Die Dichte ist ja sehr hoch. Das heißt, die Protonen, und um die geht es uns jetzt, die stoßen sich natürlich oft miteinander. Ja? Das ist auch das Einzige, was diesen Stern in seiner Energiequelle retten kann. Denn einer von 10 hoch 18 Stößen, ich wiederhole, einer von 10 hoch 18 Stößen, das ist eine unglaublich winzige Zahl, bei einem von 10 hoch 18 Stößen gelingt es den zwei Protonen wirklich den Potenzialwall, nämlich der dadurch entsteht, dass die ja beide die gleiche Ladung haben, zu durchtunneln und sich zu einem Atomkern zu verschmelzen. Danach verwandelt sich ein Proton in ein Neutron und die ganze Geschichte geht weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, dass von 10 hoch 18 Stößen einem einzigen gelingt es, dank des Tunneleffektes sich zu verschmelzen und dann entsteht Gammastrahlung. Diese Gammastrahlung wird vom Stern abgestrahlt und so weiter und so weiter. Das ist irre. Das bedeutet nämlich, die Zeitskala dafür, dass zwei Protonen miteinander verschmelzen in einem Stern wie der Sonne, ist 10 Milliarden Jahre. Das ist also der Prozess, der regelt praktisch die ganze Kernfusion dieses Sterns. Das ist doch unglaublich. Und das ist ein quantenmechanischer Prozess. Das ist also nicht einer, den man normal verstehen kann, sondern der davon abhängig ist, dass die Teilchen Wellenfunktionen darstellen. Also keine Punktteilchen mehr sind, keine Kügelchen, sondern Wellen. Das also, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ne? So ist es natürlich. Ja? Man muss natürlich was sagen dazu. Schon allein, wenn man hier es mit einem Effekt zu tun hat, der mehr als nur in einem Stern stattfindet und damit wichtig für die Sterne ist. Der ist ja für uns wichtig. Ne? Jetzt kann man sich nämlich folgende Frage stellen. Stellen wir mal, wir sind ja unter uns, machen wir folgende Frage. Kann es Menschen geben in einem Universum ohne Tunneleffekt? Kann man ja mal fragen. Nur für Spaß. Ja, jetzt haben wir ja festgestellt vorhin, klassische Mechanik, also klassische Physik heißt, das Teilchen muss, damit es diesen Potentialwall überschreiten kann, muss die richtige kinetische Energie haben. Wie heiß müsste denn ein Stern im Innern sein, damit er ohne quantenmechanische Effekte zunächst einmal nur es hinkriegt, diesen Potentialwall zu überstehen? Das sind ungefähr ein paar Millionen Grad. Das heißt, ein nicht quantenmechanischer Stern müsste, damit die Fusion im Innern funktioniert, abgesehen von allen anderen Effekten, sondern nur in diesem Fall, müsste der wahnsinnig heiß in seinem Innern sein. Der müsste Milliarden, nicht Millionen Grad, sondern Milliarden Grad heiß sein. Der müsste irre heiß sein. Ja? Wahnsinnig heiß. Was bedeutet das? Wenn der im Kern sehr viel heißer ist als die Sonne jetzt, und die Sonne hat jetzt eine Außentemperatur von 6000 Grad, eine Innentemperatur von 15 Millionen Grad, in einem nicht quantenmechanischen Universum müsste dieser innere Kern sehr viel heißer sein. 100 Millionen bis einige Milliarden Grad. Das würde natürlich dazu führen, dass auch seine Oberfläche viel heißer ist. Die Oberfläche wäre vielleicht 50.000 oder 100.000 Grad heiß. Was heißt das? Das heißt, dass dieser Stern sein Maximum nicht wie die Sonne im grün-gelben Licht hat, was wir angenehm aufnehmen können. Ja, unsere Photosynthese rund um uns herum in den Pflanzen funktioniert ja nur deswegen, weil unsere Sonne so angenehm temperiert an ihrer Oberfläche ist, soweit man das sagen kann, von einer Temperatur von knapp 6.000 Grad. Nee. Dieser Stern in einem nicht quantenmechanischen Universum wäre wahnsinnig heiß. Blau. Blau heißt UV-Strahlung, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, richtig massive, harte Strahlung. Ja, kann es da Lebewesen auf dem Planeten geben? Brauchen wir gar nicht darauf einzugehen. Denn ein Stern, der so heiß ist, der so hohe Temperaturen in seinem Innern hat, der fusioniert dermaßen schnell, dass der für Lebewesen auf einem Planeten eigentlich überhaupt keine Zeit mehr lässt. Ja? Der würde so schnell sein Inneres verbrennen, dass er in 0, nix, in dem Fall in wenigen Millionen Jahren, seinen gesamten Energievorrat verbrennen würde. Tja. Da sehen Sie mal, das glaubt einem ja immer keiner, ja? Dass Quantenmechanik eine so wichtige Sache ist. Man kann aus dem Tunneleffekt, und der Tunneleffekt ist ein quantenmechanischer Effekt, praktisch direkt ab, die direkte Argumentationskette ziehen bis hin zur Existenz von Lebewesen in einem Universum. Ohne diesen Effekt wären die Sterne viel zu heiß. Zu heiße Sterne würde heißen, die Fusionsraten wären unglaublich schnell. Es gäbe keine Sterne mehr. Es gäbe niemals genügend Zeit für einen Planeten, um auf seiner Oberfläche Leben zu entwickeln. Es hätte eigentlich überhaupt keine Chance. So sind die Zusammenhänge. Wir haben also angefangen von einer Kugel, die über einen Hügel nur dann rollt, wenn sie genügend Energie hat, bis hin dazu, dass man auch in der quantenmechanischen Welt durch diesen Hügel durchkommt, beziehungsweise über ihn springen kann, weil die quantenmechanische Welt eben unbestimmt ist, weil da eben nicht immer alles hundertprozentig bestimmt ist. Und so stehe ich jetzt am Ende dieser Sendung eigentlich nur noch mit einem Ausblick auf weitere, denn das ist einer dieser quantenmechanischen Effekte, der unglaublich große Bedeutung hat, nicht nur in den Sternen, sondern auch für viele, viele andere Dinge. Und an der Stelle fällt mir eigentlich nur Ludwig Wittgenstein ein. Der hat mal gesagt, nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist.